Läuft. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben heute staatstragenden Besuch, hätte ich beinahe gesagt, nämlich Innenminister, jetzt habe ich Innenminister, ihr Dementor, nein, Innenminister, Gott, was habe ich nicht, schneide nicht. Also Innenminister des Landes Thüringen, Georg Mayer. Hallo Georg. Hallo, schönen guten Morgen oder guten Tag, lieber Oliver. Im Internet ist ja immer Moin ist so eine gute Moin. Begrüßung fürs Internet, weil das stimmt dann immer. So, jetzt müssen wir kurz klären, warum wir uns duzen. Und zwar nicht, weil ich hier jeden duze bei den Netzstimmen, sondern weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, ne? Ich war mal dein Pfadfinderleiter, es ist unglaublich. Ja, Ne? also. Als du Wölfling warst, also die Jüngsten bei den Pfadis, so mit, wie alt sind die? Acht? Nee. Ja, Acht, ja. neun, ja. War ich Pfadfinderleiter zusammen mit dem Reinhard. Reinhard hat mit euch dann den kleinen Uhu gebaut, den ein Balsaholz-Segelflugmodell. Da war ich komplett, war gut, dass Reinhard dabei war. Und deswegen duzen wir uns und kommen aus demselben Dorf und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich bei irgendeinem deiner Besuche in Steißlingen, da sind wir beide her, habe ich dich mal geschnappt und habe gesagt, können wir nicht mal ausführlich quatschen. Und ich glaube, das probieren wir jetzt mal. Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Also bisher der prominenteste Besuch im Podcast. Mal gucken, wer noch kommt. Ja. Ja. Die erste Frage ist, also Pfadis haben wir schon angedeutet, aber also eine der Fragen, die ich hatte oder was mich nicht gewundert hat, aber wo ich dachte, da gibt es vielleicht eine interessante Geschichte dazu, ist, also du hast zwei Brüder, ne? Zwei Brüder, genau. Drei. Eins, zwei, drei. Ja, drei Brüder Eine Schwester noch. und eine Schwester noch. Hier und inzwischen durchaus relevantes Unternehmen, ne? Ursprünglich war das mal so ein Büro, also Schreibmaschinen verkauft, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ne? Und inzwischen ein IT-Systemhaus und so weiter. Und eine recht katholische Familie, würdest du diese Beschreibung so mitnehmen? Ja. Dann habe ich gedacht, wie kommt man als katholischer Junge aus Südbaden, wie verschlägt es einem da verdammt nochmal zur SPD? Die Geschichte hätte ich gern gehört. Zur SPD, ja. Also ja, tatsächlich, meine Familie, das hast du, also ich habe jetzt folgendes Problem. Immer wenn ich mit Steißlingern oder mit Menschen aus Südbaden in Kontakt komme, schwinge ich immer hin und her zwischen Dialekt und Hochdeutsch. Das Ich mache es jetzt, nein, das, nein, ich. nein, ich fände das gut, wenn wir das so machen. Also ich mache es aber weitgehend jetzt auf Hochdeutsch, nur dass das nicht falsch verstanden wird, weil es ist ja so, wenn man im Dorf Hochdeutsch spricht, dann drückt man gewiss eine Arroganz aus. Nein, schwätz, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Also das. Ich Also kann wir müssen es ja nicht übertreiben, schon sodass wir nur, nachher Untertitel brauchen. also jedes Mal, wenn ich in Steißlingen bin, da brauche ich halt so ungefähr eine Stunde, dann bin ich aber schon wieder voll Dann drin bist du gegangen. drin, oder? Ja. Also ein Gespräch beim Hugo Meier, da triffst du Ja. sowieso das ganze Dorf und dann ist Genau. man gleich Also der wieder. Hugo Meier, muss man sagen, ist unsere Tante Emma, ne? Also Ja. das ist der Laden, wo es eigentlich alles gibt, was man zum Überleben braucht, inklusive Flaschenöffner und Gummihandschuhe und aber Essen, frische Theke, Backwaren. Also wenn man beim Hugo war, kann man nicht mehr verhungern. Also, Ich schicke ihm dann die Rechnung für die Werbung. ja, es ist Genau, halt auch also schon. jetzt SPD, genau. Also wie kommt sowas? Also, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass ich von klein auf mich für Politik interessiert habe. Und das ist so, dass wir haben früher auch immer jeden Tag, kann man sagen, die Tagesschau geguckt, die ganze Familie. Also, wir sind ja eine recht große Familie. Meine Eltern und meine fünf Geschwister. Gut, der Thomas, mein Ältester, war dann relativ bald aus dem Haus, aber Ja. trotzdem, wir haben uns immer auch danach noch oder auch beim Abendessen oder so, auch beim Mittagessen über Politik unterhalten. Und da war ich schon so ein bisschen, natürlich komme ich aus einem konservativen Elternhaus und dann habe ich schon früh angefangen, so ein bisschen eine Gegenposition einzunehmen. Schon. Naja, also als junger Mensch ist man ja oft Ja. so, dass man die ältere Generation sagt, das ist alles Mist, was ihr macht. Ja. Aber ich habe mich früh auch für das Thema tatsächlich Nationalsozialismus, wie war das eigentlich im Krieg? Weil meine Ja. Eltern gehören ja noch zur Lebensgeneration und dann wollte ich halt wissen, wie das damals war. Und das hat mich schon immer, Geschichte hat mich schon immer interessiert. Ich hatte auch in Geschichte immer gute Noten. Das war mein Paradefach. Und da habe ich mich immer dafür interessiert und habe angefangen, Bücher zu lesen und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich dann auch, würde ich mal sagen, ein Geschichtslehrer. Ich bin ja nach der Realschule aufs Wirtschaftsgymnasium. Und das ist so das Alter, wenn man so, ja, sag ich mal, 14 ist, 15, da sozialisiert man sich ja so politisch. Und da war tatsächlich so ein Geschichtslehrer, der mir eine Aufgabe gegeben hat, ja, ich soll mich mal in einem Seminar oder in einer Seminararbeit damit auseinandersetzen, in einem Referat, wie war es eigentlich so im Dritten Reich und danach, er hat sich da einiges fortgesetzt und so weiter. Und da ist mir klar geworden, dann habe ich angefangen, Artikel zu lesen darüber, dass es in vielen Bereichen einfach so weiterging, ja? Dass da eigentlich kein wirkliches, wie soll ich sagen, eine Kontinuität war da weiterhin gegeben, insbesondere im Bereich der Justiz und so weiter. Und dann war mir klar, habe ich gemerkt, oh, man muss weiterhin dafür kämpfen, dass das nicht nochmal geschieht. Und das war tatsächlich so ein bisschen für mich der Anlass, dann auch, als ich angefangen habe zu studieren in Mannheim, BWL, gab es einen Flyer, das weiß ich noch, im ersten Semester, die Jusos machen eine Kennenlernparty und dann bin ich da hingegangen. Party, hallo. Also, Naja, wie kann man da nein sagen, ne? Ja. ich habe sowieso, mein Lebensmotto ist keine Feier ohne Meier. Ja. Ja, Das ist weiß hier im man nicht Dorf schon heißen darf. aufgefallen, ja? Naja, und so kam das halt. Und meine Eltern waren da nicht begeistert. Meine Mutter war bis zuletzt nicht begeistert davon, dass ich in der SPD bin. Okay. Aber natürlich hat sie das nat auch mit einem gewissen Stolz verfolgt, dass ich dann da jetzt auch politisch dann aktiv geworden bin und so weiter und so fort. Also das war schon, die haben das zwar, wie soll ich sagen, die haben weiterhin CDU oder am Ende vielleicht wahrscheinlich Grüne gewählt, meine Eltern, ich weiß es nicht. Okay. Das war, blieb auch immer ein Geheimnis, aber die haben das mich machen lassen. Die haben mich machen lassen. Und auch meine Geschwister, wir haben uns immer über Politik unterhalten. Die haben gesagt, das ist schon in Ordnung, dass du dich da betätigst. Und jetzt die SPD, klar, ich weiß es, wie das ist im konservativen Südbaden. Ja, das ist natürlich eher eine Seltenheit, dass man sich da engagiert. Aber ich stehe da voll Ja. dahinter. Also ich bin voll überzeugt. Aber was auch klar ist, wir haben es vorhin von Hugo Mayer gehabt, der ist ja CDU-Gemeinderat und so weiter. Ja. Jedes Mal, wenn ich da bin, dann reden wir natürlich auch über Politik. Und dann gibt es auch mal ein bisschen ein Streitgespräch, aber das Ja. macht doch die Sache so interessant. Also ich finde einfach, sich auch mal in unterschiedlichen Positionen auszutauschen, ohne dass man dann irgendwie ein Problem hat, persönlich befreundet zu sein. Ich Ich bin sage jetzt auch begeistert. mal, ohne was jetzt über Hugo sagen zu wollen, weil wir reden ja nicht über Dritte, wenn sie nicht da sind, aber nicht jedes CDU-Mitglied ist mit allem einverstanden, was da gerade passiert, ne? Oder was zwischendurch passiert ist, ne? Also, ja. Das geht mir doch auch so. Das geht mir auch mit meiner Partei auch so. Da ist man auch manchmal sehr unglücklich, was da gerade passiert. Und ich versuche immer so Politik zu machen, dass man nicht so verbissen ist, dass man nicht ideologisch unterwegs ist, sondern man versucht, die beste Lösung irgendwie zu finden. Und ich bin Pragmatiker. Ich gehöre sicher nicht dem linken Sektor in der SPD an, sondern eher mittig. Und so ist das gekommen. Wie das manchmal so ist im Leben, dass man halt einfach auch die Zufälle im Leben, die führen halt dazu, dass man da hinkommt, wo man ist. Ich habe das ja nicht geplant. Als ich klein war, gab es ja noch, also da gab es noch die DDR und das war ja undenkbar. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal aus Steißling kommend dann mal Innenminister in Thüringen wäre. Schon allein Innenminister. Ich habe ja BWL studiert. Ich war ja in der Wirtschaft Ich habe tätig. noch gedacht, er hat doch sicher Jura studiert und habe es natürlich mal in deinem Wikipedia-Eintrag und in deiner Biografie gespickt auf der Innenministeriumsseite. Und da ein BWLer, okay. Ja, also du bist praktisch über die KfW, also könnte Ja. man sagen, jetzt in diese Rolle gekommen, oder? Oder also das war so der Zwischenschritt, ne? Aber ich will noch eine, ich will noch, wir haben ja, Ja. für dich ist ja vielleicht interessant, auch ein paar Anekdoten, ja. Oh ja, oh, Anekdoten, Also, hervorragend. Es war irgendwie Bundestagswahlkampf oder Landtagswahlkampf irgendwann Anfang der 80er. Und da gab es eine Veranstaltung im Kronensaal, den gibt es ja leider nicht Oh mehr, ja, nee, schade, ja. von der CDU. Und da war der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe, Oh ja, Stargast, sag mir was. also war hohe Prominenz. Okay. Und da bin ich mit meiner Mutter hin. Oh, Da saßen da alle so Moment, wie und alt warst du? 1980 warst du. 13, also es war dann Ja. irgendwie, es muss Landtagswahl, vielleicht war das 82 oder so, ich war vielleicht Ne. 15 oder so, Ja, so ne. in dem Ne. Bereich. Und da saß man da und da hat er da seine Rede gehalten und so weiter. Und dann hieß es, ja, gibt es Fragen? Und ich so, meine Mutter neben mir, die ist so zusammengezuckt, Gottes Willen. Bin ich aufgestanden im Kronsaal und habe gesagt, ja, Herr Rühe, das war damals so ein Politikum, Sie liefern jetzt Leo-2-Panzer nach Südafrika. Südafrika ist ein Apartheid-Regime. Können Sie das mit Ihrem Gewissen als Christ vereinbaren? Da hättest du mal sehen sollen. Der ganze Saal guckt mich an. Ja, so nach dem Motto, der Meier aus der Seestraße. Ja. Was stimmt mit dem nicht? Stellt hier bei einer CDU-Veranstaltung eine kritische Frage. Ja. Wirst du heute noch drauf angesprochen? Nee, aber Ja. das hat sich bei mir so eingeprägt, dass meine Mutter, die wäre am liebsten sofort im Boden versunken. Ne. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Und dann gab es noch eine Sache, das Aber war ich meine, dann. du hast dich ja voll. Also ich meine, das war ja schlau. Können Sie das mit Ihrem christlichen Gewissen Ja. vereinbaren? Ja, das war. Da hat sich der Politiker in dir Ja. schon in Bahn geschoben, oder? Da habe Also ich mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann mich aber nicht mehr an die Antwort erinnern. Das war eine typische Politikerantwort, so nach dem Motto, die Frage eigentlich nicht beantworten. Ja. Und dann war eine Situation, da war eine Veranstaltung in Stockach auch von der CDU und Gastredner war Franz Josef Strauß himself. Kannst dir vorstellen, in der großen Halle. Ja, da war voll, ja. Und alle jubeln und klatschen und ja, Franz Josef Strauß. Und dann habe ich zwischendrin einfach so aus dem Publikum raus so dazwischen gepfiffen, ja, so. Also Protest zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, die wären am liebsten auf mich losgegangen. Die hätten Aber du mich am wurdest liebsten nicht aus aus der dem Halle Saal geworfen. entfernt. Aber solche Sachen habe ich immer schon gerne gemacht, also so ein bisschen. Halt ein bisschen provokativ, ja, als junger Mensch. Und so kam das. Also so viel zu den Anekdoten. Dann gibt es noch andere Sachen. Aber Vielleicht machen wir mal irgendwann eine zweite Folge noch. genau. Also da bin ich ja, um das kurz zu Ende zu bringen, bin ich zur KfW gegangen, habe dort gearbeitet, 20 Jahre lang, Mittelstand, Finanzierung und so weiter, das klassische Banking halt. Und dann war es ein Zufall, dass dann 2013 zur Bundestagswahl ich das Angebot bekommen habe, für Peer Steinbrück zu arbeiten, weil der auf mich aufmerksam geworden ist. Ich habe so ein paar Texte geschrieben, Papiere geschrieben. Für damals ging es ja um die Finanzkrise und keiner hat gewusst, was da eigentlich passiert. Und weil ich Banker war und auch politisch interessiert, habe ich das mal in kurzen Papieren zusammengefasst und das ist dann auf Umwegen zu ihm gekommen und da hat er gesagt, den Typ möchte ich mal kennenlernen und so kam das dann. Und dann habe ich mich bei der KfW für ein halbes Jahr beurlauben lassen und bin dann für Peer Steinbrück im Wahlkampf tätig gewesen und so fing das dann an. Alles andere hat sich dann quasi dann so ergeben. Wenn man dann erstmal im Dunstkreis ist, dann zieht's weiter, Genau, ne? genau. Jetzt bist du ja nicht nur Innenminister, sondern auch Landesvorsitzender der SPD in Thüringen. Ja. Also irgendwie, also ich komme ja auch, oder wir beide kommen ja aus der Zeit, wo die SPD entweder die Regierung angeführt hat oder gut, was jetzt zuletzt auch getan hat, aber zum Teil mit deutlich über 35% und so. Was ist passiert? Kann man das irgendwie erklären? Oder warum ist die? Ich habe vorhin überlegt, ob die SPD im Osten wegen des S im Parteinamen irgendwie Schwierigkeiten hat, oder ich Aber in Mecklenburg-Vorpommern waren sie auch an der Regierung. Also ich verstehe, ich, was ist da passiert? Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort. Ja, also an dem S liegt es definitiv nicht. Man muss ja auch, wenn man mal in die Geschichte guckt, die SPD kommt eigentlich aus Thüringen. Also die Gründung, also die Wurzeln der Partei liegen tatsächlich in Eisenach. Auch das Erfurter Programm hat dazu geführt, dass die Sozialdemokratie überhaupt entstanden ist damals, um 1850 rum, Arbeiterbewegung, die sich dann formiert hat zu verschiedenen Strömungen und Parteien. Das alles hat hier in Thüringen seinen Also Anfang. KPD, USPD, das hat sich damals alles, oder Nee, war es ist noch USPD viel, war später, oder? das war noch viel früher. Also Okay. 1856 kann man das sagen. Also Ferdinand Lassalle und die frühen Anfänge der Arbeiterbewegung, da war von der KPD noch nicht die Rede. Das, was du meinst, das war dann später in der Weimarer. Weimarer Ja, Republik genau. und auch noch im Kaiserreich, da war die SPD ja teilweise verboten. Sie wurde ja von Bismarck auch sehr stark bekämpft. Also die SPD kommt eigentlich hier aus so einem mitteldeutschen Raum. Das war ja sehr industriell geprägt. Jetzt war aber dann so durch den zwanghafte nach dem Zweiten Weltkrieg hier in der DDR wurde ja die KPD und die SPD zwanghaft zur SED vereint. Das heißt, eigentlich wurde die SPD geschluckt. Und fing dann 1989 wieder bei Null an. Also es gab keine Strukturen, es gab keine Mitglieder mehr in dem Sinne, sondern man musste eine Partei aus dem Nichts aufbauen. Während die Nachfolgeorganisation der SED, also damals die PDS dann und jetzt die Linkspartei, die hatte ja alle Strukturen, ihre Mitglieder und so weiter. Die war an der Stelle strukturell im Vorteil. Auch Ja, die und anderen. die CDU gab es ja auch als Ja. wie hieß das, Eine Blockpartei. als Also Blockpartei, genau. die CDU gab es auch im Osten. Und die hatten auch ihre Strukturen und auch ihre Mitglieder. Es gab eigentlich nur zwei Parteien, die quasi neu gegründet wurden. Das waren die SPD und dann auch die Grünen, die quasi voll bei Null anfangen mussten. Und das zieht sich wie ein roter Faden quasi auch durch bis heute, weil wir haben relativ wenige Mitglieder und so weiter. Das sind natürlich strukturelle Nachteile. Aber ich will es jetzt nicht darauf reduzieren. Die SPD muss sich natürlich die Frage stellen, bundesweit, nicht nur in Ich Thüringen. wollte gerade sagen, also auch anderswo ist Also gerade nicht so schön, ne? auch in Baden-Württemberg sind die Umfragen teilweise einstellig, auch in Bayern. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein Ostproblem wäre. Da gibt es, denke ich mal, ganz viele Erklärungsversuche. So ganz genau weiß man es ja nicht. Ich habe da einen, als Partei der Arbeit oder als Arbeiterpartei hat man, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten ein Stück weit das aus dem Blick verloren, dass man Politik macht für die den Laden am Laufen halten, sage ich immer. Also für diejenigen, die arbeiten gehen, die jeden Morgen aufstehen, die Kinder erziehen, die dann noch abends ehrenamtlich tätig sind bei der Feuerwehr oder bei den Pfadfindern oder sonst irgendwas. Das ist ja die breite Masse der Bevölkerung. Ich glaube, wir haben uns zu sehr so ein Stück weit auf Minderheiten konzentriert, weil die Oder vielleicht die auf, These oder haben. sagen wir es mal so, auf die Menschen ohne Arbeit, ne? Ja, genau. Also auch für das Thema Bürgergeld treibt ja die SPD schon seit der Agenda 2010 um. Und ich glaube, wir haben ein bisschen aus dem Blick verloren, dass das natürlich wertvoll ist, dass man guckt, dass man den Menschen, die irgendwie Arbeit verloren haben oder aufgrund irgendwelcher Benachteiligung nicht in den Arbeitsmarkt gekommen sind, dass man denen hilft. Aber das ist halt, wie soll ich sagen, eine Gruppierung, die uns am Herzen liegt. Aber das ist natürlich die große Masse. Das sind die, die arbeiten. Und die haben offensichtlich, viele von denen haben das Gefühl, dass die SPD sich nicht mehr um sie in dem Maße kümmert, wie es erforderlich wäre oder wie es früher der Fall war, ja, als Arbeiterpartei. Ja, gerade zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da war klar, das gibt das Herz quasi, die Herzkammer der SPD. Und dort waren Wahlergebnisse mit über 40%, Johannes Rau und so weiter. Das ist alles verloren gegangen und da muss man sich schon die Frage stellen, ob man noch Politik betrieben hat in den letzten Jahrzehnten, kann man ja sagen, genau für diese Leute, die ja jeden Tag ja auch damit zu kämpfen haben mit Inflation, auch mit Arbeitsplatzsicherheit, ist ja jetzt wieder ein Thema, auch weil sich ja vieles auch in der Automobilindustrie verändert. Und wir haben aus meiner Sicht, wir haben dann irgendwann den Eindruck erweckt, wir kämpfen nicht mehr für die, die Arbeit haben, sondern wir kämpfen vorwiegend für die, die keine Arbeit haben. Und das Und das ist ein Problem. Aber es gibt natürlich auch eine Entwicklung, die grundsätzlich ja stattfinden in unserer Welt. Also der Populismus hat ja enormen Auftrieb, weil es meine These ist, die ganzen Krisen, die wir erleben, ja, also wir hatten erst die Finanzkrise, dann kam Corona, dann kam die Migrationskrise, jetzt kam der russische Überfall auf die Ukraine, Energiekrise in Anführungszeichen, all die vielen Krisen, die ermüden die Leute. Und dann kommt da so eine Partei wie die AfD, aber auch BSW funktioniert ähnlich, so nach dem Motto, Leute, wir haben ganz einfache Lösungen für diese Krisen. Und dazu gehört auch, dass gerade der Populismus, sage ich mal, unser Land auch schlecht redet, die Krisen noch größer macht, noch mehr Ängste erzeugt. Und dann tendieren die Leute dazu, lasst uns in Ruhe, ich will jetzt hier raus, ich will meine Ruhe haben. Und dann wählt man halt mal eine Partei, die einem vorgaukelt, jetzt ganz einfache Lösungen zu haben. Zum Beispiel alle Ausländer rauswerfen und dann wird alles gut. Und da haben es die klassischen Parteien, die versuchen ja auch zu überzeugen mit Konzepten, die ja auch umsetzbar sind, die haben es enorm schwer. Also nicht nur die SPD leidet ja unter dem Verlust von Wählern, sondern auch die CDU. Also hier in Thüringen, da sind die gerade mal bei um die 20%, muss man sich mal vorstellen. Vor 15 Jahren, 20 Jahren haben die hier die absolute Mehrheit geholt. Also es betrifft nicht nur die SPD. Folgendes ist auch noch wichtig. Ich höre ein bisschen länger jetzt, tut mir leid, aber ich muss das Nee, das ist loswerden. okay. Also ich meine, wir werden ja auch einen kurzen Schwenk über die AfD machen nachher noch. Ja. Und hatten ja ein bisschen vereinbart, dass wir nicht nur über die reden wollen, weil ja, ist auch doof. Ja, wir müssen vor allen Dingen auch mal über uns demokratische Parteien reden und warum das so ist. Es gibt natürlich auch immer die Einflüsse von außen, der sogenannte Bundestrend, ja. Und die Ampel war natürlich für uns alle hier in den Ländern eine Katastrophe. Diese zerstrittene Politik, die ja immer wieder dazu geführt hat, dass die Leute nur noch den Kopf geschüttelt haben. Dann wurden auch unausgegorene Vorschläge gemacht, die nicht sozial, abgefedert waren, das berühmte Heizungsgesetz und so weiter. Das hat uns natürlich das Leben schwer gemacht. 2021 zur Bundestagswahl hatten wir in Thüringen Umfrageergebnisse für die SPD von über 20%. Wenn damals eine Landtagswahl stattgefunden hätte, die war ja versprochen den Menschen, nach dem Desaster mit dem Kemmerich, dann hätte ich gute Karten gehabt, damals, 2021, und das ist ja noch nicht so lange her, stärkste Partei zu werden und dann halt auch Ministerpräsident zu werden. Danach kam das Desaster mit der Ampel und wir sind jetzt einstellig mit leichten positiven Tendenzen wieder nach Also oben. es ist ja wohl so, dass, also wenn ich das richtig verstehe, der Unterschied auch zwischen West und Ost ist, dass es bei West, so wie du es vorhin von deiner Familie erzählt hast, da gibt es einfach Familien, die wählen halt CDU oder Ja. SPD, während im Osten das stärker variiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist schon hart, oder? Von 20 auf einstellig. Ja, das macht keinen Spaß. Auch gerade, wenn du Landesvorsitzender bist, wirst du natürlich, stehst du in der Verantwortung. Und ich war ja auch bei der Landtagswahl, war ich ja Spitzenkandidat. Und da kam so ein schlechtes Ergebnis raus. Da stellt man sich natürlich schon die Frage, liegt es an mir? Was habe ich falsch gemacht? Und so weiter. Also auch in deinem, also ich will jetzt nicht noch mal reinbohren, aber auch in deinem Heimatwahlkreis, ne? Was hast du 16%, 16, irgendwas, ne? Also Das ist schon. ich hatte 2019, da war Landtagswahl, da hätte ich beinahe den Wahlkreis gewonnen. Da haben ja nur 800 Stimmen gefehlt. Und das gegen einen starken CDU-Wettbewerber. Also da war ich ganz knapp dran, weil ich mich damals, da war ich ja nicht Spitzenkandidat, da konnte ich mich ja auch voll auf den Wahlkreis konzentrieren. Das ist so Thüringer Wald, westlicher Bereich des Thüringer Waldes, südlich von Gotha, das ist mein Wahlkreis. Da kam ich schon gut an bei den Leuten. Da hatte ich auch Zeit, Präsenz zu zeigen, ja, auf den Festen und so weiter. Als Spitzenkandidat fürs ganze Land hatte ich das nicht mehr. Und da gingen natürlich die Zahlen auch in meinem Wahlkreis dann auch ein Stück weit zurück. Habe trotzdem noch sehr überdurchschnittliche Zahlen erreicht. Also was meine Person anbelangt, die Erststimme, da bin ich nicht zufrieden, aber das war schon okay. Aber das Nichtsdestotrotz. ist doch eigentlich schon die Andeutung der Lösung und das auch das, was du vorhin sagst, Präsenz, oder? Also im Endeffekt mehr Präsenz von Politik im, es muss ja nicht nur bei Festen sein, aber halt im Alltag, sag ich mal, oder im, bei den Leuten, so dass sie das Gefühl haben, die Personen sind ansprechbar. Also das war ja angeblich eine Weile das Rezept der Linken. Das haben sie wohl jetzt auch wieder, aktiviert. Und ist die Lösung Ja. da? Also angeblich steht die AfD, also ich höre jetzt zum Beispiel auch von Nachbargemeinden oder auch vom Kreistag hier in der Gegend am Bodensee im Kreis Konstanz, dass die AfD eigentlich oft in den Gremien den Mund nicht aufmacht, also weder im Kreistag noch in den Gemeinderäten, dass sie halt aber dann wohl jede Woche im Wochenmarkt stehen und mit den Leuten quatschen. Ja, also das ist ein Thema, Präsenz, vollkommen klar. Also das ist so. Also ich habe ja erzählt von 2019, da war ich ja Ja, wirklich, eben, ja. da hatte ich die Zeit, bei der Feuerwehr, bei jeder Jahreshauptversammlung zu sein, bei jedem weiteren Fest. Die Karnevalssaison ist hier in Thüringen auch relativ wichtig, da muss Okay. man sich sehen lassen. Aber auch zum Beispiel Mai feiern. Es gibt so viele Festlichkeiten, auch mal irgendwelche Kirmesveranstaltungen, also wie zum Beispiel das Clemenzenfest in den Steißlingen Ja. und so weiter. Also das ist unser höchster, für den Rest der Welt, unser höchster Feiertag. Das ist wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern und Ja. keine Ahnung zusammen. Da findet auch, es gibt hier keinen Jahres, wie heißt es, Neujahrsempfang, sondern das, was dem Neujahrsempfang entspricht, das findet bei unserem Clemenzenfest im September statt. Ja. Da durfte ich ja letztes Jahr auch Festredner sein. Ja. Das war eine besondere Ehre, das muss ich mal an der Stelle sagen. Also Ja. da habe ich mich schon sehr, sehr gewertschätzt gefühlt. Ja. Das sind halt, also Politik hat immer zwei Seiten. Einerseits natürlich die Inhalte, aber andererseits auch der Stil und die Kommunikation und die Sprache. Wenn ich verkopft rede, wenn Ja. ich in Blasen rede, wenn man schon beim Reden hört, der Mann hat eigentlich von der Wirklichkeit keine Ahnung oder die Frau. Dann kannst du das beste Parteiprogramm haben. Du kriegst es nicht rüber. Und dann kommt noch dazu, Politiker müssen, die muss man anfassen können, die müssen erlebbar sein, die müssen auch sichtbar sein, die müssen ansprechbar sein. Ne. Und das ist etwas, was mir ganz gut liegt. Also ich kann, also wie gesagt, Motto, keine Feier ohne Meier, ich kann auf die Leute zugehen Ne. und kann das. Das macht mir auch Spaß. Das macht mir mehr Spaß als eine Landtagssitzung, ganz ehrlich. Und dann halt auch versuchen, Politik so zu erklären, dass es irgendwo ankommt, dass man es versteht, aber auch Kritik aufzunehmen und zu sagen, ja, da haben Sie einen Punkt oder da hast du einen Punkt und das ist richtig, ja, muss man mal kritisch reflektieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder besser hinkriegen, weil die AfD macht ja das. Die ist quasi aufgrund, die haben jetzt auch viel Geld, die sind ja relativ stark und haben natürlich auch finanzielle Zuwendungen, auch von staatlicher Seite. Die sind draußen auf den Marktplätzen, da fahren die mit ihrem blauen Mobil hin, klappen den Laden hoch und verteilen ihre Flyer, ja, und sind natürlich für die Leute sichtbar. Ich mache das Und auch. haben sie auch verhältnismäßig leicht, auf alles zu schimpfen, weil sie es ja nicht Ja. verantworten müssen momentan. Also klar, die kommen dann mit den einfachen Lösungen und die Leute sagen, ja, das hört sich eigentlich vernünftig an. Apropos AfD, ich habe ein Disclosure habe ich noch vergessen. Ich war nicht nur dein Pfadfinderleiter, wir haben sogar einen gemeinsamen Vorfahren, nämlich den Ochsenwirt irgendwie 1820. Also wir wussten es nicht, wir haben es auch erst rausgefunden durch Ahnenforschung, aber nicht, dass es nachher heißt, es sei hier ein Verwandtenskandal, ne? Also da sind ein paar Generationen dazwischen. Wahrscheinlich sind wir beide eh mit dem ganzen Dorf verwandt. Aber, oder halt mit allen Ureinwohnern. AfD, wir hatten ja zwischendurch mal gequatscht. Also du bist für ein Verbot. Warum? Und warum ist nicht die ganze SPD und nicht alle SPD-regierten Länder und die SPD im Bund vor allem, warum treten die nicht im 5-Minuten-Takt im März ans Schienbein und sagen, Verbotsverfahren starten? Naja, die SPD hat schon einen Beschluss auf dem letzten Parteitag einstimmig getroffen, dass man das Verbotsverfahren anfangen möchte. Ich möchte auch noch mal eins betonen. Ich bin für das Verfahren, aber ob, sag ich mal, ich sage Also ja, immer, ob ein Verbot, ja, gut, klar, ja. das Verbot müssen dann Gerichte entscheiden. Aber Aber es in gibt. Thüringen ist ja die AfD gesichert, wie heißt gesichert rechtsextrem, ne? Als Ja. gesichert rechtsextrem eingestuft Also ist. in Thüringen ist sie das schon lange und dann gibt es, das ist sie auch in Sachsen-Anhalt und jetzt seit letzter Woche auch in Niedersachsen. Also das mehrt sich jetzt, weil die auch immer radikaler werden. Also das ist ja schon, hier ist ja in Thüringen der Höcke, das ist schon der Spiritus Rector, sage ich mal, der Radikalisierung der AfD. Die haben ja mal angefangen 2013 als so eine Art Professorenpartei, die gegen den Euro war oder die Euro-Rettung. Völlig legitim, kann man sein. Aber dann haben sie sich immer weiter radikalisiert. Und jetzt sind sie also irgendwo angekommen, wo sie wirklich gegen das Grundgesetz und vor allen Dingen gegen die Menschenwürde verstoßen. Ich könnte jetzt einen längeren Vortrag halten, warum, wieso, weshalb. Ich mach's, versuch's mal ganz kurz zu machen, auch verständlich. Deutschland hat eine besondere Geschichte, ja. Die Nazizeit, die Folgen, die Shoah, also für die Ermordung der europäischen Juden. Deshalb gibt es bei uns den Grundsatz, der steht im Grundgesetz niemals wieder. Und der Grundsatz, kann man auch sagen, ist die wehrhafte Demokratie. Also, wenn es wieder eine Bewegung gibt, die versucht, unsere Demokratie zu beseitigen, dann kann die verboten werden. Das steht im Grundgesetz. Das ist Artikel 21. Und es wurden auch schon Parteien verboten. Die KPD wurde verboten, die Sozialistische Reichspartei wurde verboten. Das war alles schon in den 50er Jahren. Und es gibt einen Kriterienkatalog, wann kann eine Partei oder muss eine Partei verboten werden. Und das wichtigste Argument ist Verstoß gegen die Menschenwürde. Und um es auf den Punkt zu bringen, die AfD ist aus meiner Sicht eine völkisch-nationalistische Bewegung. Es ist keine. Aus meiner Sicht eigentlich nicht wirklich eine Partei. Sie tut so, als ob sie eine wäre, aber sie definiert das Staatsvolk ethnisch-kulturell. Das heißt, wer nicht ihren Vorstellungen entspricht, also insbesondere auch Migranten, also oder auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund, die gehören nicht aus ihrer Sicht dem Staatsvolk an und haben auch nicht die gleichen Rechte, sind also minderwertig. Und das knüpft ganz klar an der Herangehensweise auch in der Nazizeit, dass Juden, deutsche Staatsbürger ausgegrenzt wurden, diskriminiert wurden und so weiter. Also da gibt es eine Kontinuität, sage ich mal, in der Betrachtung, in dieser völkisch-nationalistischen Betrachtung der Menschen. Und das ist meines Erachtens nicht hinnehmbar. Ja? Wenn die AfD sich von Höcke und Konsorten trennen würde, also von diesem völkischen Flügel, dann denke ich mal, muss sie nicht verboten werden, weil es gibt auch in anderen Aber Ländern eine wie viel Rechts. wäre dann noch übrig? Ja, das ist eine gute Frage, nicht mehr viel, weil von der alten Professorenpartei ist eigentlich nichts mehr übrig. Lucke und Eigentlich sind Schäuble. doch also die Petri ist raus, der Lucke. in Baden-Württemberg, der eine ist raus und so weiter. Die sind ja immer alle, Neuen. oder der erste war der von Lucke, der Lucke, der ausgetreten ist, ja, nicht von Lucke. Also bisher hat sich ja immer der nicht radikale Teil rausbewegt, anstatt dafür zu sorgen, dass der radikale Teil gekappt wird. Richtig. Jetzt das, was du gerade gesagt hast, das ist ja vollkommen nachvollziehbar. Warum findet man nicht genug Leute in der CDU, die das, also verstehen tun Ja. die das ja, verstehen wollen? Haben die Angst? Haben die Ich selber, glaube, gibt's da zu viele Spahns oder? die haben die Sorge, dass man die AfD dadurch noch größer und stärker macht, also deren Opfermythos stärkt. Ja, und die haben natürlich auch die Sorge, wenn man vor Gericht scheitert, dann haben die quasi einen Freibrief, dass sie quasi gesichert demokratisch sind. Also Ja. das heißt, man muss sie jetzt erst in allen Bundesländern als gesichert rechtsextrem oder in zwei Drittel oder so und dann, es gab doch diese NPD-Geschichte und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die sind nicht groß genug, um sie zu, also es ist nicht gerechtfertigt, die zu verbieten, weil sie zu klein sind. Und jetzt kommen Leute und sagen, du kannst die AfD doch nicht verbieten, weil die wird ja von 20% der Leute gewählt. Und nur eins der beiden Argumente kann ja Ja, tragen, ne? da sieht man mal, dass man sich hier natürlich auch in einem Dilemma befindet. Es ist tatsächlich so. Ich sage immer, das ist so eine Art eine Operation am offenen Herzen der Demokratie. Weißt du, ich bin mir dessen schon bewusst, dass das eigentlich eine Forderung ist, die schon auch radikal ist, eine Partei zu verbieten. Das machst du nicht mal so eben. Ne. Weil das natürlich die Frage man sich stellen muss, wie kannst du eine Partei verbieten, die in Thüringen fast 40% Zustimmung hat? Das ist ja Wahnsinn. Aber ich sage immer, man muss mal in die Geschichte gucken. Auch die NSDAP ist auf legalem Wege auf die Macht gekommen, an die Macht gekommen. 1933, die Reichstagswahl, das war eine ganz normale, auch demokratische Wahl. Ich sage immer, eine Partei wird nicht deshalb demokratisch, weil sie demokratisch gewählt wird. Ja, und die Nazis haben dann innerhalb kürzester Zeit die Demokratie beseitigt. Und der Goebbels hat 1935 mal gesagt, dass er findet, der größte Witz an der Demokratie ist, dass sie uns, also den Nazis, die Elemente und die Instrumente geliefert hat, um sie zu zerstören. Und deshalb auch das Konzept der wehrhaften Demokratie. So, aber ich bin vollkommen auch an der Stelle mir im Klaren, dass das, wie gesagt, eine schwerwiegende Maßnahme ist. Ultima Ratio. Aber ich sag Also man mal, sollte es jetzt anders übersetzen, man sollte es nur tun, wenn man auch wüsste, dass es klappt. Weil wenn es ja, nicht natürlich. klappt, so wie du sagst, dann kommt das Echo. Aber es geht auch darum, dass die Demokratie mal ihre Waffen zeigt. Weißt du? Und dann die AfD ja auch die Möglichkeit hat, sich wieder ein Stück weit zu deradikalisieren. Ja, es gibt, wie gesagt, in anderen europäischen Ländern auch diese Rechtspopulisten. Es gibt ja auch in der Schweiz die SVP, die ist auch, die ist sehr, sehr rechts. Ja, aber die sind halt nicht völkisch. Oder es gibt in Italien die Meloni, die ist auch, ist ja quasi Nachfolgerin der Faschisten da unten, aber sie ist nicht völkisch. Genauso in Frankreich. Es gibt nur die AfD, die diese völkische Attitüde hat. Und Die da bin AfD ich. ist ja von der Fraktion, der, glaube ich, sogar der Orban angehört, mehr oder weniger rausgeworfen Ja. worden, weil sie den europäischen Rechten zu rechts war. Also wie heißt die Französin? Le Pen. Pen. Ja, der Le Pen ist die AfD zu rechts. Das muss man sich schon, ja, also da fällt einem ja da nicht mehr viel ein. Okay, also können wir jetzt viel reden, auch über das, wovon du ja im letzten Oktober bundesweite Schlagzeilen gemacht hast, dass du gesagt hast, die Anfragen der AfD in eurem Landtag, also zu denen sie alles Recht haben, diese Anfragen zu stellen, klingen, als seien sie vom Kreml diktiert. Ich glaube, so ungefähr war deine Formulierung. Und da habe ich jetzt, ich habe den Artikel, ha, den hier, den hatte ich mir nämlich zur Seite, weil ich wusste, dass wir quatschen. Jetzt ist er gerade, ich habe ihn nicht vor Wut zerrissen, ist gerade eben zerrissen. Und da steht also in der SZ, so, und da steht schön drin, dass der Herr Höcke sagt, also hier, ich zitiere, Moment, also erstmal nennt er dich I.M. Meyer, was ja besonders witzig ist. Und dann sagt er, ich finde es jetzt nicht, aber dass sie prüfen, eine Anzeige wegen Verleumdung gegen dich zu stellen. Deswegen, können wir da ein Update haben? Weil es Ja, war jetzt im Oktober. die haben das die Anzeige auch gestellt und das die Staatsanwaltschaft hat denen geschrieben, dass sie nicht mal den Hauch eines Ansatzes dafür sehen. Also das Verfahren es wurde noch nicht mal eingestellt, weil es nie eröffnet wurde, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, Leute, lasst mal schön stecken. Ja. Das ist halt die Strategie der AfD, die versucht mich auch an der Stelle einzuschüchtern. Aber da haben sie sich den Falschen ausgesucht. Ja, ich lasse mich da nicht einschüchtern von denen. Keinesfalls. Es ist nicht so einfach, das muss man natürlich auch aushalten können, das sage ich mal ganz offen. Also, Und wir haben es ja vorhin schon angedeutet, du hast Personenschutz. Ich muss zugeben, dass die nicht so auffällig sind wie der Personenschutz von vielen anderen. Also, weil ich das dich ja jetzt bei den Festen zweimal auch gesehen habe. Und die ordnet sich ganz gut ins Dorf ein. Und denen gefällt's wohl auch hier, hast du angedeutet. also als Innenminister hast du, jeder Innenminister in der Bundesrepublik hat Personenschutz. Das hat jetzt nichts mit der AfD zu tun oder so. Aber tatsächlich ist es so, immer wenn ich eine Reise nach Steißlingen plane oder so, und dann reißen die sich quasi darum, mitzufahren. Kannst du das Also, praktisch als Bonus verteilen? naja, Das nicht, die haben ihre Dienstpläne und so weiter, Okay. aber die erzählen natürlich dann auch immer die Stories. Letztes Jahr war ich ja mal wieder beim Schmutzige Dunstig in Ja. Steißling und da habe ich die Ja. schon vorgewarnt. Ich habe gesagt, Leute, ja, das, was ihr jetzt erleben werdet, das habt ihr in eurem Leben noch nicht erlebt. Ja, ich meine, wir kommen hier aus dem Osten, es ist alles so ein bisschen. Aber ihr habt Karneval, oder ist es dann eher so Ja, aber rheinisch, oder? das ist so eine, das findet eher im Saal statt. Also nicht so die Okay. Straßenfasnacht. Das Okay. kennt man so nicht. Okay. Und dann bin ich ja dahin und dann haben die sich keine Kostüme besorgt oder so, haben gedacht, sie mischen sich da unter das Volk und so, das ist so wie bei uns. Und ich war ja dann bei den Steißlinger Landfrauen, war ich dann Mitglied, durfte ich mitmachen, das hat mich sehr gefreut und habe dann auch ein Kostüm angehabt und Also bin. Achtung, die Steißlinger Landfrauen sind eine Gruppe von Männern, die als Damen verkleidet durchs Dorf ziehen. Das muss man vielleicht sagen, ja. Ja, also dieses Jahr waren sie ja nicht als Damen, sondern als italienische Designer, aber das ist egal, die lassen sich immer ein Okay. schönes Motto einfallen. Und da Okay. war ich letztes Jahr mit dabei. Dieses Jahr wäre ich auch gerne dabei gewesen, aber ich bin leider krank geworden, deswegen muss ich Oh. leider kurzfristig absagen. Ausnahmsweise entschuldigt. Und dann standen wir, haben wir uns getroffen in der Volksbank, wo da geht es meistens ja los, so am schmutzigen Dunstig, dann nimmt man schon mal das erste Bierchen und so weiter. Und da ist halt Remi Demi, gell? Und dann standen die da rum und jeder hat gesehen, dass die meine Personenschützer sind, weil das waren die einzigen Menschen, die nicht verkleidet waren. Und dann sind die zurückgefahren ins Caffè Settele, weil ich gesagt habe, ihr müsst euch jetzt was einfallen lassen, weil wir übernachten immer dort im Settele. Ja. Also ich nicht, aber die. Und dann haben sie in der Küche dort gefragt, ob sie sich so Ja. Kochutensilien ausleihen können und haben sich als Köche verkleidet und sind wiedergekommen. Immerhin, findig. Also, die hatten so einen Spaß, ja, auch Ja, dann das glaube später ich. im alten Feuerwehrhaus, wo der Tag ja ausklingt bei einer Ja. schönen Disco-Party Ja. und so, da hatten die also so einen Spaß an dem, das wird heute noch immer zum Besten gegeben. Also immer wenn ein Steißling was ist, dann sind die gerne mit am Start. Also auf jeden Fall. Super. Jetzt bist du auch für Kommunales und Landesentwicklung zuständig. Also du hast ja bei deiner Festrede auch das eine oder andere dazu gesagt. Was siehst du da als die größten Herausforderungen und was tut man da? Naja, das ist schon ein schwieriges Thema, weil die Kommunen, wenn die Menschen erleben ja die Demokratie vor Ort in der Kommune. Also was macht der Gemeinderat, was macht der Stadtrat? Das ist ja Der das direkte direkte, Kontakt, ne? so da erlebst du Politik. Ja, die große Politik, die hörst du in den Nachrichten oder siehst es und liest in der Zeitung, wenn ich überhaupt noch Zeitung lese. Das betrifft die Menschen natürlich auch, aber das ganz Reale, wie geht es jetzt weiter mit dem Dorf? Wird nochmal ein Kindergarten gebaut oder wird irgendwas renoviert oder wird irgendwas hergerichtet oder sonst irgendwas oder Investitionen in Infrastruktur, das spielt sich vor Ort ab. Und da ist natürlich Steißlingen schon privilegiert, muss man sagen, aufgrund der finanziellen Situation. Die Steißlinger können sich nicht vorstellen, glaube ich, wie es ist, wenn man in einer armen Kommune lebt, weil dann erlebt man natürlich auch ein Stück weit den Verfall, dass nichts mehr investiert werden kann, weil kein Geld da ist. Dass der Sportplatz, ja, also ich kann das einfach aus meinem Erleben sagen. Ich habe ja auch bis vor kurzem im Thüringer Wald in einer kleineren Kommune oder in einer kleineren Stadt gelebt. Da siehst du natürlich, der Sportplatz ist halt in die Jahre gekommen. Das Schwimmbad ist in die Jahre gekommen. Da wurde lange Zeit nicht mehr so investiert, wie es halt erforderlich gewesen wäre. Und die Situation der Kommunen wird ja immer schlimmer. Also wenn wir die Demokratie stark machen wollen, müssen wir vor allen Dingen die Kommunen stark machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier in Thüringen haben wir ja folgendes Problem noch. Die Bevölkerung schrumpft relativ schnell. Das ist ja ein Unterschied jetzt zu Baden-Württemberg und auch im Unterschied zum Landkreis Konstanz. Da wollen alle hin. Hier blutet das Land aus, kann man fast schon sagen. Also die Bevölkerung schrumpft jetzt hier. Jedes Jahr geht uns ungefähr so eine Kleinstadt verloren, also so 10.000, 20.000 Leute. Oha. Jedes Jahr. Weil halt, es gibt einen hohen Sterbeüberschuss und es gibt zwar einen positiven Zuwanderungssaldo, aber der ist so gering, dass er den Sterbeüberschuss nicht ausgleicht. Ja? Das heißt, Und es auf. überaltert auch, oder? Demnach. Ja, natürlich, gerade auf dem Land hast du die Situation, die Menschen werden jetzt immer älter im Durchschnitt. immer weniger Kinder. Kindergärten müssen Hm. schließen, Schulen müssen schließen, aber es braucht halt einen hohen Bedarf an Pflegeeinrichtungen, an Krankenhäusern und so weiter. Also ich kann mal Folgendes sagen. So ein Land wie Thüringen mit einer schrumpfenden Bevölkerung steht vor großen, großen Herausforderungen. Ja. Und da kommt natürlich auch wieder die AfD um die Ecke und sagt, Und ist es das in den löst ja meisten alles ganz Ostländern einfach. so, also außer Berlin, oder ist das Ja, gibt hier kaum Ausländer. Also nein, unsere in den meisten Ostländern meine Ach ich. so. Ist es in den meisten Ostländern so, dass das schrumpft, jetzt mal außer Berlin? Es gibt eigentlich die großen Städte, die wachsen leicht, also auch hier in Thüringen. Jena zum Beispiel, aber auch Erfurt. Aber das betrifft alle Ostländer, dass die Bevölkerung zurückgeht, bis auf Brandenburg. Da gibt es den berühmten Speckgürtel um Okay, Berlin ja. herum. Ne. Da, die haben Zuzug. Und auch Mecklenburg-Vorpommern ist ein attraktives Land für viele, die sich dort zur Ruhe setzen, die dann an der Ostseeküste leben wollen und so. Da scheint es auch weniger schlimm zu Stimmt. sein. Sogar einige vom Bodensee sind dahin gezogen, Echt? aber meistens ja, meistens zurück, sage ich mal, oder Ja. aus gesundheitlichen Gründen wegen Asthma oder irgendwas, ziehen die Genau. dann dahin, also jetzt im Ruhestand. Also Aber sozusagen das Florida Deutschlands. ja, wobei so warm ist es da oben nicht. Da war jetzt alles eingefroren. Die Ostsee war so stark gefroren wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Also es Okay. war sehr kalt hier. Wir haben auch einen extrem schneereichen Winter gehabt, einen kalten Winter, ganz im Unterschied jetzt zu Südbaden. Naja, hier, immer hieß es Schneechaos in Deutschland und ich gucke aus dem Fenster. Ich glaube, ich habe vielleicht dreimal Schnee geschippt diesen Winter. Also hier in Südbaden, also jetzt genau hier in der Ecke, am Westend vom Bodensee, war fast nichts. Also vor allem, wenn es hieß Chaos und so weiter, war auch mal glatt und auch mal schneeig, aber nee, also ich glaube, ihr habt da schon noch ein bisschen mehr von dem kontinentalen Klima, kriegt ihr da ab, ne? Ja. Also wir hatten da wirklich einen kalten, schneereichen Winter, auch in der Stadt und auch im Thüringer Wald. Das war herrlich, konntest du Wintersport machen, so wie lange nicht. Gut, jetzt zur zweiten Hälfte der Frage. Ich habe sie nicht vergessen. Was macht man da? Naja, man muss halt gucken, dass man die Kommunen besser mit Geld ausstattet. Das ist eine ganz einfache Lösung. Die Also das Kommunen, heißt, das Land muss mehr rausrücken oder der Bund oder. ja, der Bund macht ja jetzt was. Gott sei Dank. Also es gibt ja jetzt diese schuldenfinanzierte, muss man ja sagen, Investitionspakete. Ne. Und wir geben das auch an die Länder weiter in Form von nicht zurückzahlbaren Krediten, sage ich mal, so kann man das formulieren. 1 Milliarde Euro wird von uns an die Kommunen weitergegeben, dass sie erstmal investieren können. Also dass man die Schule wieder auf Vordermann bringt oder auch irgendwelche Dorfgemeinschaftshäuser, Sportplätze, Schwimmbäder und so weiter, dass die Leute merken, aha, okay, hier wird darauf jetzt geachtet, dass die Lebensqualität im ländlichen Raum, dass die weiterhin gut bleibt oder sich wieder verbessert. Und das ist ganz zentral. Aber man muss natürlich dann auch weiter gucken, man muss diese Entwicklung umdrehen. Man muss wieder dafür sorgen, dass wieder Menschen dorthin ziehen in den ländlichen Raum, weil es ist durchaus attraktiv, da auch zu leben. Ich habe jetzt schon ein paar so Nachrichten gehört oder in Podcasts wurde das berichtet, dass es so Rückkehrerprogramme gibt in manchen Städten, ne, wo man sagt, hey, du kommst hierher oder du möchtest das hier mal ausprobieren, du kannst mal 3 Monate Probe wohnen für fast kein Geld. Und wenn du dann bleiben willst, kannst du die Wohnung zu den und den Konditionen übernehmen oder halt was anderes suchen. Oder so, sowas müsste man doch flächig mehr oder weniger ausrollen, oder? Ja, das gibt es ja auch und es gibt auch Angebote und das wird auch teilweise angenommen. Es kommen doch auch einige wieder zurück. Aber das deckt nicht, leider nicht das, was wir an Bevölkerung verlieren. Man muss sich das so vorstellen, nach der Wende sind sehr viele Leute hier, gerade junge Menschen, weggegangen. Auch bis nach Südbaden. Sehr, sehr viele Menschen, die dort auch bei uns in der Firma, also bei meinem Bruder Thomas, arbeiten oder haben Leute gearbeitet, die aus dem Osten kommen. Die sind schon in den 90er Jahren dahin, die fehlen halt einfach. Die haben ihre Kinder jetzt dort und da geht kaum einer zurück, muss man so sagen. Ja, die Verdienstmöglichkeiten, man hat sich ein Haus gebaut oder irgendwie eine Wohnung gekauft, das ist halt schwierig zurückzukommen. Interessanterweise sind es vorwiegend Frauen, die gegangen sind. Deshalb haben wir hier auch einen deutlichen Männerüberschuss. In manchen Landkreisen ist es so, dass auf 100 Frauen über 120 Männer kommen, weil die Frauen sind einfach gegangen, die kriegen jetzt ihre Kinder woanders. Das ist echt das Problem für den gesamten Osten, das muss man so sagen. Ja. Ja, und dieser Männerüberschuss ist wieder ein Futter für manche Parteien, ne? Also Genau. dann, ja. Gut, jetzt Innenminister, bist du auch für Sicherheit zuständig? Jetzt haben wir natürlich nur ein paar Themen eigentlich und sehr wenig Zeit, aber wir versuchen es doch mal so in einer vielleicht ein bisschen schnelleren Runde. Also hybride Bedrohung also hybride Kriegsbedrohung aus dem Osten. Wie siehst du da den Stand? Wie ist da die Verteidigung aufgestellt? Also tatsächlich haben wir nur noch 5 Minuten. Ich muss dann auch tatsächlich pünktlich raus. Das ist natürlich auch wieder ein armfüllendes Thema. Ich glaube, wir müssen uns einfach, das sieht man ja jetzt auch, die Amerikaner sind keine verlässlichen Partner mehr. Wir müssen jetzt selbst gucken, dass wir uns schützen. Und hybride Bedrohungen, darunter versteht man zum Beispiel jetzt auch zum Beispiel Cyberattacken. Das findet ja jeden Tag im großen Umfang statt. Aber auch dieses Spionage findet auch im großen Oder diese Umfang statt. Drohnenüberflüge, hattet ihr da Dann auch auch die was? Drohnen, das ist was Neues. Und wir müssen natürlich in der Lage sein, dem auch entgegenzutreten. Das heißt, wir brauchen moderne Technik, um uns im Cyberraum zu schützen, aber auch gegenüber solchen Sabotageakten oder Drohnenüberflügen und so weiter. Deswegen habe ich mich ja auch darüber geäußert, dass die AfD ganz viel wissen will zu Drohnen, welche Möglichkeiten wir haben, um Drohnen abzuwehren und so weiter und so fort. Die wollten das alles haarklein wissen. Und das ist etwas, was mich stört, weil wir müssen auch darauf achten, dass wir das nicht, dieses Wissen eben nicht preisgeben. Also wir müssen da viel mehr investieren. Das haben wir auf der letzten Innenministerkonferenz auch beschlossen, dass der Bund da vorwiegend in die Verantwortung geht, gerade was Drohnenabwehr anbelangt. Weil wir haben jetzt Abwehrmöglichkeiten. Wir haben auch Drohnen, die andere Drohnen vom Himmel holen können. Das gibt es schon. Auch die Thüringer Polizei hat das. Aber wenn jetzt eine Drohne einfliegt von Osten, jetzt zum Beispiel über Brandenburg, Sachsen, Richtung Frankfurt oder wo auch immer, dann sind immer wieder andere Länder zuständig. Das ist ja Quatsch. Wir brauchen eine zentrale Zuständigkeit, um das Und abzuwehren. dass Und alle gleichzeitig miteinander reden können, ohne jedes Mal über das Innenministerium zu gehen. was aber auch ganz wichtig ist, wenn es um Bevölkerungsschutz geht, das ist ja auch mal ein großes Thema, dass wir uns auf Krisen noch besser vorbereiten. Wir haben jetzt erlebt, dass da in Berlin der Stromausfall, dass der über eine Woche gedauert hat, das natürlich darf nicht sein. Wir müssen dann auch in der Lage sein, wenn sowas mal passiert, das kannst du nicht völlig ausschließen, dass die Bevölkerung sofort versorgt wird mit Notstrom. Oder aber, dass sie irgendwo Aufnahmequartiere finden, dass sie mit Lebensmitteln versorgt werden und so weiter und so fort. Das betrifft ja nicht nur diese Attacken, Angriffe, sondern es betrifft ja auch Naturkatastrophen und so. Wir müssen auf alles gefasst sein. Überschwemmungen, jetzt haben wir wieder Hochwasserlagen gerade aktuell. Also wir müssen immer auf alles vorbereitet sein. Das heißt, der Staat muss investieren, das tun wir auch. Wir investieren so viel wie noch nie in Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, kaufen neue Feuerwehrfahrzeuge. Und mein anderer Bruder, der Andreas, ist ja Wehrführer oder Kommandant, wie man in Steißlingen sagt, der Feuerwehr. Der blickt schon manchmal neidisch auf das, was wir in Thüringen alles so machen, um die Feuerwehr gut auszustatten. Also da bin ich auch Ihr relativ könnt gut uns dann die unterwegs. alten Fahrzeuge als Also. Hilfe für den darbenden Westen schicken. Ja, genau. Also bei den Thüringer Feuerwehren habe ich, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Ja, weil ich Ja, bin. du bist ja auch, hast irgendeinen Preis gekriegt. Da gehen wir jetzt, also Feuerwehr wäre noch so ein Stichpunkt. Ich würde als allerletztes in den letzten 2 Minuten, du warst 2008 in den Bush-USA, also unter Bush, und hast da studiert, ein Jahr lang oder ein Semester lang Nee, oder war das? das war ein überschaubarer Zeitraum. Das war so ein. Also so ein Studium quasi in Programmform. Da hat mich die KfW hingeschickt, um nochmal quasi nach meinem Studienabschluss Postgraduate, wie man sagt, ein Programm zu absolvieren. Ich war da insgesamt nur 2 Monate, aber das war sehr intensiv. Das waren 8 Wochen. Was hast du da mitgenommen jetzt ja, sozusagen, was ist das Amerika, was du damals erfahren hast? Also man muss schon wirklich sagen, ich war jetzt vor kurzem wieder in Amerika, auch dienstlich. Das Land hat sich komplett verändert. Also Amerika war für mich auch immer so, sage ich mal, der Ort der Demokratie. Natürlich unter Bush war das auch nicht so ideal, aber danach kam ja dann auch Obama und so, und da hat sich schon vieles, da war immer der Geist der Freiheit zu spüren. Ja. Jetzt, wenn man jetzt sich dort aufhält, das glaubt man wirklich nicht. Man sieht diese Polizei da durch die Gegend fahren, man sieht überall Polizei, Militär. In Washington ist Militär auf der Straße zu sehen. Also das Land hat sich komplett verändert. Das ist sehr, sehr bedauerlich zu sehen. Damals war es so, da habe ich ja in diesem Programm halt mit anderen Wirtschaftsleuten aus der ganzen Welt saßen wir zusammen, und die Professoren haben uns da halt ein Update gegeben über modernes Management. Das war schon toll, das war eine tolle Erfahrung, und ich war total begeistert. Das war in Philadelphia. Das werde ich auch nie vergessen, Eine aber Geburtsstätte der amerikanischen ja, Demokratie natürlich genau. auch. Ja, da kommt die Demokratie her, dort gibt es auch die Freedom Bell, also der Ort der Demokratie, wo das alles entstanden ist damals. Ist schon sehr bedauerlich. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt in Europa auf uns selbst besinnen. Wir müssen jetzt in Deutschland auf uns selbst besinnen. Wir müssen wieder Geld investieren in Verteidigung und auch über Bevölkerung, in Bevölkerungsschutz. Das ist ganz wichtig. Dann wünsche ich dir bei deiner Arbeit viel Glück, dass das auch gelingt, dass du Dankeschön. das für Thüringen und wer weiß, ja, was die SPD für dich noch bereithält. Danke dir ganz herzlich. Vielleicht müssen wir doch irgendwann mal noch mal eine Runde machen, in Ja, gebührendem Abstand. mach das Gut, gerne, wir können Georg, das vielen gerne machen. Dank. Liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Tschüss.